noch ein Baby war, da kannte ich keinen Kummer. Schluckte brav den süßen Brei und fiel in sanften Schlummer. Das war ein Leben, so wie im Schlaraffenland, so ein Leben. Ich wurde satt bis überm Rand. Wo bist du hin, du schöner Ort? Du bist fort und für immer fort. Als ich in die Schule kam, da kannte ich keinen Kummer. Ich kassierte Mark für jede gute Nummer. Das war ein Leben, so wie im Schlaraffenland, so ein Leben. Ich wurde satt bis überm Rand. Wo bist du hin, du schöner Ort? Du bist fort und für immer fort. Einen Weg zurück. Und ich suche. Und ich suche meinen Weg ins Glück. Kinder hab, da hab ich so meinen Kummer. Denn ich weiß nicht, was ich tu gegen ihren sanften Schlummer. Die haben ein Leben, so wie im Schlaraffenland, so ein Leben. Die werden satt bis überm Rand und meckern noch auf diesen Ort. Doch schon bald ist er einfach fort. Und dann suchen Sie